Transparenz für die Ohren. Auch gut, dann los. Gut, dann fange ich einfach mal an. Aufnahme läuft, ich kann das nicht sehen, bitte kurz bestätigen. Ja, laufen. Gut, dann begrüße ich euch alle recht herzlich zur zweiten Bundesvorstandssitzung des 11. Bundesvorstands am 22. September. Wir haben jetzt 20.39 Uhr. Anwesend sind Lothar, Michael, der Steffen, der Thomas und ich. Frage erstmal nach der Beschlussfähigkeit, die ist gegeben. Wer ist dafür, das letzte Protokoll anzunehmen? Bitte tragt euch ins Pad ein. Kann mich jemand bitte hochziehen? Lothar hat sich schon eingetragen. Bitte mich auch kurz eintragen. Hallo Alex, schön, dass du da bist. Ja, sorry, gerade Feier. Jo, so, wir sind noch bei der Genehmigung des letzten Protokolls. Steht im Pad, Zeile 33. Termin ankündigen für die nächste Sitzung ist, am 6. Oktober auch, und zwar diesmal nicht um 20.30 Uhr, sondern wir ändern den Termin auf 21 Uhr. Das hat den folgenden Grund, dass ich dem Donnerstag immer etwas später erst kann, und damit ich auch an der Sitzung von Anfang an teilnehmen kann, machen wir die Sitzung auf 9 Uhr. So. Der Bericht des Vorstands. Ich fange einfach mal an. Die letzten zwei Wochen waren sehr, sehr intensiv. Nach der Vorstandssitzung ging es direkt los mit der 10-Jahres-Feier in Berlin und daraufhin war ich circa 5 bis 6 Tage in Berlin. Habe dort mit sehr vielen Journalisten und Menschen aus dem Bereich Netzpolitik gearbeitet und mich getroffen und mir viele Sachen angehört. Habe an den Infoständen gestanden, habe Interviews gegeben, jetzt zum Beispiel dem Maha, aber auch anderen Journalisten und habe die Berliner allgemein im Wahlkampf unterstützt, bin zu einzelnen Veranstaltungen hingegangen und habe im Hintergrund noch Gespräche geführt, war in der Bundesgeschäftsstelle und habe sehr viele Berliner getroffen einfach. Dann gab es am Donnerstag, die Pressekonferenz zum Urteil über die Störerhaftung zusammen mit Bruno Kramm, mit dem Kalle, der Niki und unserem super Presseteam, die das ganz toll organisiert hatten im Platzcafé in Berlin. Leider fiel das Urteil nicht so aus, wie wir uns das ursprünglich gewünscht hatten, auch wenn es in Teilen vernünftig war, aber in ganz massiven Teilen auch eher gar nicht vernünftig. Die Presseberichterstattung dazu hattet ihr gelesen. Wir haben, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, das in der Pressekonferenz zu machen. Es waren sehr viele Fernsehsender auch da und Kalle ist sehr stark als Pirat in den Medien erwähnt worden. Dann bin ich direkt danach nach Düsseldorf zurück, habe am Samstag dann die Demo in Köln besucht, die gegen TTIP und CETA, die auch sehr, sehr gut besucht war. Ich war im Presseteam-Sitzung in der Bufo-Sprechstunde am Montag. Am Dienstag hatten wir eine Sitzung mit dem Social-Media-Team und haben drei Neuzugänge begrüßt, die demnächst auch dann dem Presseteam angehören oder dem insgesamten Team. Ja, dann gab es jede Menge Interviews und Pressegespräche. Müsste alles im Pressespiel zu finden sein. Und dann kam die Berlin-Wahl, die natürlich zu aller Unzufriedenheit katastrophal ausgegangen ist und dann auch unter dem Schatten des Selbstmordes von Faxe und seinem Mord an seinem, ja, wie auch immer gearteten Verhältnis alles überlagert hat. Und da bin ich bis heute dran, Krisenmanagement zu betreiben. Wir haben intern viel miteinander gesprochen, wie wir uns äußern sollen. Wir sind nicht offensiv an die Presse gegangen, wir haben uns stark zurückgehalten, wir haben alle Posts, die Faxe betrafen, gelöscht, einfach auch um zu verhindern, dass die Social-Media-Teams mit Hasskommentaren überrannt werden. Das war wirklich teilweise schrecklich mit anzusehen, was da rausgekübelt wurde auf unsere Accounts. Und entsprechend haben wir gesagt, wir halten uns sehr zurück und bei Anfrage oder Nachfrage wir eben nur raus, dass wir uns dass wir dem Angehörigen des Opfers unsere Anteilnahme und unser Beileid aussprechen und ansonsten keine weiteren Statements abgeben. So, das war das doch recht umfangreiche Tätigkeitsbericht von mir. Dann wäre jetzt als nächstes der Carsten dran, der hat sich ins Bett geschrieben, der ist heute entschuldigt. Christos ist bis jetzt auch entschuldigt, ich weiß nicht genau, ob der jetzt schon in Berlin ist, aber er wollte auf jeden Fall die Berliner mental und auch organisatorisch unterstützen. Und dann wäre jetzt Alex dran. Alex, bitte. Guten Abend. Guten Abend. Ja, also ich habe... Sekunde, ich höre mich selber. Sekunde, ich höre mich selber. Woran auch immer das liegt. Auch immer das liegt. Liegt an Paki. Liegt an Paki. Ah, okay. Dankeschön. Also, ich bin nicht wirklich zu viel gekommen. Ich habe halt den privaten Stammtisch wieder organisiert, viel über Twitter an Input gesammelt für das, was kommen mag. Und bin dann auch etwas von den Ereignissen überrollt worden, die uns Piraten jetzt gerade erfasst hat. Damit meine ich die Geschichte mit Faxe, wie auch jetzt heute zum Beispiel über Twitter teilweise über Piratenpartei Berlin generell so getwittert wird, aber auch hier vor Ort in Bremerhaven brennt momentan gerade die Hütte. Hier vor Ort ist aber kein Bundesthema, aber es ist wirklich momentan viel, muss ich sagen. Leider haben wir deswegen auch uns intern geeinigt, wurde auch so kommuniziert, dass wir die Team-VGS-Sitzung am Dienstag deswegen haben ausfallen lassen, weil sich eben Journalisten angekündigt hatten, um Sachen über Fax in Erfahrung zu bringen. Und wir haben uns deswegen entschieden, damit da auch nicht jetzt irgendwie was Merkwürdiges gesagt wird, was Journalisten aufgreifen und dann irgendwie verdrehen, dass wir die Team-VGF-Sitzung halt ausfallen lassen. Aber nächsten Dienstag wird sie wieder wie geplant stattfinden. Mehr gibt es von meiner Seite erstmal nicht zu sagen. Vielen Dank dafür. Dann jetzt der Lothar dran, bitte. Erstmal wieder der Finanzstand, Kontostände alle zusammen 447.000 Euro. Davon gehen Verbindlichkeiten ab in Höhe von 262.000 Euro. Dann der Rechenschaftsbericht, der Stand Hamburg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen sind beim Wirtschaftsprüfer. Fast fertig sind Sachsen und Baden-Württemberg. Ansonsten gibt es nach wie vor viele Baustellen. Wir hängen jetzt schon wieder stärker zurück als letztes Jahr. Ich hoffe also, dass die Landesschatzmeister, bei denen noch was aussteht, jetzt langsam in die Potte kommen. Ja, was habe ich so gemacht? Ich war in der auf der 10-Jahres-Feier in Berlin. Habe so die diversen Mumbles Beitragskunde und Schatzmeisterrunde mitgemacht und lauter Tickets bearbeitet. Wenn Fragen sind, nur raus damit. Vielen Dank, es scheint nicht der Fall zu sein. Steffen, bitte. Ja, schönen guten Abend. Ich war in den letzten Wochen bei Mumbles, Schatzmeisterfragerunde, Bufo-Sprechstunde, neben anderen Mumbles, die ich jetzt hier nicht aufführe, weil sie andere Posten betreffen. War bei der Stopp-Täter-Zeta-Demo in München. Es war sehr verregnet, aber es waren erstaunlich viele Menschen dort auf der Straße. Ansonsten Tagesgeschäft. Dankeschön, Steffen. Dann wäre jetzt der Michael dran. Ja, ich habe ein erstes Treffen Gänseck-Übergabe gehabt mit Hermi und Thomas, was, und das möchte ich mal ausdrücklich betonen, ausgesprochen harmonisch war es, was wirklich sehr aufschlussreich. Alle unsere Fragen wurden beantwortet, bereitwillig. Wir wurden auf ganz viele Dinge hingewiesen, eine ganz intensive Stunde. Und wie drückte sich Hermi aus? Das sind nur die schlimmsten Baustellen. Beim nächsten Treffen kommen dann die anderen Dinge. Also, ich fand's toll und das nächste findet Dienstag nächste Woche statt. Ja, dann hatte ich ein längeres Arbeitsmammel mit Thomas und Lothar zu diversen Sachen, CRM, Sage, da stehen Verhandlungen an. Wie Lothar, du hast den Termin wahrgenommen, 5. Oktober sind wir in Frankfurt bei Sage, um mit denen die Verhandlungen fortzusetzen. Da muss jetzt ganz schnell auch was passieren. Dann hatten Thomas und ich den Gänseck-Mumble mit den Landesverbänden. Wir bereiten auf der Sicht des Gänsecks die Bufo-Klausur vor. Es sind hunderte von OTS und Redmine-Tickets. Ja, das überwältigt mich gerade, wenn ich dann morgens so den Computer anmache und da steht 118 Tickets. Ja, und dann denke ich mir, ich mache das gleich wieder aus. Gut, ich war auch zur 10-Jahres-Feier in Berlin. Ich habe Straßenwahlkampf mit Harry Hensler gemacht. Und bin eigentlich jeden Tag am Telefonieren, aber wie alle anderen wahrscheinlich auch. Ja, davon gehe ich aus. Danke, Michael. Thomas, du bist dran. Ja, einen wunderschönen guten Abend nochmal. Wie Michael schon gesagt hat, diverse Mumble-Termine mit Hermi und Michael beziehungsweise Lothar dann zusammen. Die Landesverbände, das Gensec-Mumble etc. Ja, ansonsten Tickets Redmine im OTHS. Ich habe einen neuen Administrator für unsere Redmine gefunden. Da gibt es auch einige Baustellen. Da freue ich mich, dass Escape, also Steffen aus, ja Quatsch, Steffen Tobias aus der Oberpfalz uns da jetzt hilft. Ja, und ansonsten diverse Gespräche mit Gensex zum Thema Mitgliederverwaltung und Bahnlauf, die halt so immer über Telefon liefen. Muss ich mich erst noch ein bisschen daran gewöhnen, dass anscheinend ja, Leute gerne telefonieren. Das ist nicht immer so meins, aber ich habe auch da nicht immer viel Zeit dafür. Aber wer mich anruft, den rufe ich irgendwann zurück. Ja, ansonsten Mitgliederzahlen, 12.738 Mitglieder Stand heute, 6.478 davon stimmberechtigt, sind was über 50%. Und wir haben derzeit 72 schwebende Mitglieder, also die ihren Erstbeitrag noch nicht bezahlt haben. Gut, vielen, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Tagesordnungspunkt 4, zu den Anträgen. Antrag 4.1, Antragstext. Antrag Parteinahe Stiftung Piratenpartei Deutschland 42 e.V. Da ist ein Link ins Redmine. Ich lese kurz den Antrag vor. Antrag an den Bundesvorstand der Piratenpartei Deutschland. Der Bundesvorstand möge beschließen: Erstens, der Bundesvorstand begrüßt die Existenz des 42 e.V. und die Möglichkeiten, die ein gemeinnütziger Verein für die Vermittlung von gesellschaftspolitischen Belangen besitzt, welche sich in der Piratenpartei manifestiert haben. Zweitens, der Bundesvorstand erachtet es als sinnvoll, dass die Landesverbände Mitgliedern empfehlen, welche im Verwaltungsrat des 42 e.V. das Arbeiten und Wirken begleiten und kontrollieren. Drittens, der Bundesvorstand der Piratenpartei Deutschland erachtet es weiterhin als sinnvoll an, dass sich die Fraktionen mit dem Ansinnen und den Möglichkeiten des 42 e.V. beschäftigen. Alexander Kohler, stellvertretender Vorsitzender Piratenpartei Oberbayern und Koordinator der AG Außen- und Sicherheitspolitik. So, gibt es dazu Wortmeldungen unter meinen Kollegen? Beziehungsweise ist der Alex Kohler hier? Alex ist nicht da, aber ich würde seine Vertretung übernehmen. Wunderbar, Thomas, vielen Dank. Thomas. Ich lasse dich auch gleich zu Wort kommen. Ich würde gerne erstmal einen meiner Kollegen zu Wort kommen lassen, dass du dann da vielleicht darauf antwortest, falls das Fragen sind. Genau, ich habe eine Frage, Paki. Bitte. Ja, Thomas, mir ist nicht so ganz klar, warum wir der Bundesvorstand das beschließen sollen, weil ich glaube, dass das schon ein Ding ist. Also ich sehe weißt du, das sind ja nur, das manifestiert ja keine Handlung, wenn wir jetzt sagen, wir sind da dafür. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum ich darüber abstimmen soll. Ich verstehe es gerade nicht. Ich pack das mal anders rein. Eigentlich hätte ich gerade eine Einladung gemacht und hätte ich vielleicht Paki noch ein bisschen ergänzt. Wir alle haben ja mal dieses Wort parteinahe Stiftung gehört. Vom Grundsatz her ist genau das hier das, was das Ergebnis ist von einem Prozess, der mal in Heidenheim auf dem Parteitag begonnen hatte, zum Schluss sogar noch irgendwann mal mit einer großen Konferenz in Frankfurt geendet hatte, die von damals der Bundesschatzmeisterin mit initiiert worden war und man also gesagt hatte, dieses Konzept, was damals da, das überarbeiten wir ein klein wenig und dann haben wir unsere Lösung gefunden für die parteinahe Stiftung. Dementsprechend ist das jetzt heute, sage ich mal, schlussendlich im Vorstand gelandet, weil es nicht auf der Mitgliederversammlung behandelt werden konnte. Der Hintergrund ist ganz einfach. Wenn dieser Beschluss da wäre, könnte man also versuchen, entsprechende Gelder zu generieren, auf verschiedensten Ebenen, bis hin zur Europaebene von der Theorie her, um parteinahe Dinge wirklich zu machen. Das ist eigentlich ein Beschluss, der nur da sein muss, egal wer ihn getroffen hat. Die Partei hat dadurch ja keine Verpflichtung, aber es ist dadurch ein gewisses Anerkenntnis, dass genau dieses Gremium sich darum kümmern dürfte, um es vorsichtig auszudrücken. Ich hoffe, die Frage ist einfach. Ja, wollte ich auch gerade fragen. Michael, ist deine Frage damit beantwortet? Ja, jetzt verstehe ich wenigstens, warum ihr den Antrag stellt. Ich weiß zwar aber immer noch nicht, warum ich darüber abstimmen soll. Weil Es braucht einen Beschluss der Partei von einem Gremium, was das beschließen darf. Deswegen ist der Beschluss ist auch so hier so reingegeben worden, wie man ihn nur formulieren darf. weil man darf als Partei nicht auch direkt sagen, das ist unsere parteinahe Stiftung. Das ist der falsche Weg. Man muss also hier so einen kleinen Umweg gehen und die Formulierung ist über Jahre hinweg gefunden worden und dann zum Bundesparteitag eingestellt worden. Also bitte nicht missverstehen. Die Sache an sich, das habe ich in Thüringen mit dem Thüringer Bildungswerk ja auch verfolgt. Ich weiß sehr wohl, dass man über die Bundeszentrale politische Bildung und auch über die Landeszentralen doch eine erhebliche Unterstützung erfahren kann in der politischen Bildung bei Veranstaltungen sowohl nach außen als auch nach innen. Prinzipiell finde ich das super. Ich bin gerade auf der Seite von diesem 42-Verein, weil ich muss gestehen, ich habe zwar schon mal von ihm gehört, aber ich weiß gar nicht, wer das ist. Mir wäre es eigentlich viel lieber, also wir müssen das jetzt für den 42-Verein machen. Wir können da kein generell einen Beschluss fassen, dass wir das toll fänden, wenn das jemanden machen würde. Ganz korrekt, das wäre also, weil das ist das, was schlussendlich, sag ich mal, aus der Arbeit innerhalb der Partei herausgekommen ist, auch in Zusammenarbeit mit vielen Landesverbänden. Damals war unter anderem Seeker schon für Bayern mit dabei, manch andere auch. Ich war für Niedersachsen unter anderem beteiligt. Wir hatten das auch mit Juristen dann alles durchgeklopft und zum Schluss in den 42 e.V. Überführt und gegründet. Und dementsprechend wäre es natürlich einfach nur wichtig, dass dieser Beschluss da wäre, so wie quasi jetzt heute beantragt, damit diese Organisation entsprechend handeln kann. Es hilft natürlich dann auch später mal irgendwelchen Fraktionen, auch den heutigen schon, Anträge zu stellen, weil dann ersichtlich ist, das ist ein Gremium, was von der Partei quasi anerkannt ist. Wenn er mich fragt, ich würde den Beschluss gerne verschieben. Und zwar haben wir ja nächste Woche am 30. unsere PUFO-Klausur. Ich würde das gerne da besprechen, weil ich halte das für wichtig. Ich habe mit Alex Kohler auch schon Dinge gesprochen. Allerdings kam der Antrag jetzt rein, ich glaube, einen Tag nach der Berlin-Wahl, wo wir alle dann irgendwelche anderen Dinge zu tun hatten. Ich glaube nicht, dass wir uns im Vorstand schon so ausgiebig damit befasst haben, dass da jeder jetzt seine Meinung da schon gefasst hat, sagen wir es mal so rum. Ich würde das gerne als Thema auf die BUFO-Klausur mitnehmen und würde das dann in der Woche nach der BUFO-Klausur besprechen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, bin ich grundsätzlich bei dir, Thomas. Ich habe mich mit dem Antrag auch noch nicht wirklich beschäftigen können. Ich weiß zwar, dass der 42 e.V. schon seit Jahren viele Dinge macht und ich begrüße das auch. Paki, du bist nicht mehr zu hören. Den Antrag und rein. Paki, du hast ganz große Aussetzer. Du bist nicht zu verstehen. Mach mal bitte weiter. Okay, dann mache ich kurz weiter. Also ich finde das einen interessanten Antrag, sinnvollen Antrag. Habe ich schon ein bisschen die Seite eingelesen und wäre auch dafür, dass wir es mitnehmen in die Klausur. Da möchte ich gerne noch drüber reden. Gut, wie sieht's aus? Versteht ihr mich jetzt wieder? Ja. Bin ich jetzt verständlich? Ja. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Antrag? Außer meine vielleicht nochmal. Ja. Wenn ihr das vertagt, nehmt euch mal bewusst auch die Satzung mit rein. Denkt daran, diese Organisation ist so aufgebaut, dass das also so geregelt ist, dass die Länder der Piratenparteien den maßgeblichen Einfluss mit haben. Das ist eine wichtige Geschichte. Guckt euch in Ruhe an und ihr werdet merken, es ist ein sehr sinnvolles, ausgereiftes Konzept, um auch eine größtmögliche Teilhabe in der Piratenpartei dabei zu haben, aber auch gleichzeitig, dass im Endeffekt ein effektives Gremium da ist, was sich um Dinge kümmern kann. Guckt euch in Ruhe an und ich vermute mal, der Alex wird euch alle nötigen Informationen auch rübergeben, wenn ihr werben wollt. Okay, vielen, vielen Dank. Dann frage ich mal in die Runde, ist jemand dagegen, dass wir den Antrag auf die nächste Sitzung schieben? Nein, ich bin dafür. Wir müssen jetzt... Wir machen da jetzt keinen Beschluss. Du fragst jetzt nur das ab, ob wir da das in Ordnung finden oder nicht, oder? Ja, ja, genau. Wenn keiner dagegen ist oder begründete Gegenrede stattfindet, dann setze ich das als beschlossen beziehungsweise als Zustimmung. Und da jetzt keine Gegenrede kam, würde ich sagen, wir setzen den auf die TO für die nächste Sitzung. Gut, dann schieben wir den und dann sind wir mit Anträgen, soweit ich das hier sehen kann, auch schon durch. Gibt es was für den sonstigen Teil oder Fragen an den BUFO? Wir haben noch einen Antrag auf nicht öffentlichen Teil der Sitzung. Okay, der steht jetzt hier noch nicht drin. Trägst du den nach? Bei mir steht er drin. Ah, okay, der war eben noch nicht drin. Alles klar. Gut, sind alle dafür. Das heißt, er ist angenommen. Ich trage mich da auch noch rein. Und dann trotzdem noch die Frage für den sonstigen Teil, gibt es Fragen an den Bundesvorstand? Das scheint nicht der Fall zu sein. Eine sehr genügsame Basis momentan, aber ihr könnt euch vorstellen, dass wir auch ganz froh sind über jegliche Entlastung, weil die jetzige Zeit für uns alle sehr anstrengend ist, sage ich jetzt mal stellvertretend für alle. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr bei uns seid und weiter mitmacht. Und es kommen auch wieder bessere Zeiten. Danke euch. Ja, man darf nicht vergessen, die WUFU-Sprechstunde am Montag ging bis 10 nach 12. Gut, damit schließe ich den öffentlichen Teil der Sitzung und meine Kollegen ziehen mich und den Michael wahrscheinlich gerne in den Ölteil. Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.